auf die breiten Wiesen hin. Sieht auf die breiten Wiesen hin. Sieht, wie der Hund im Grase streift. Sieht, wie der Hund im Grase streift. Am Boden suchet ihr die Spur und geht ihr unablässig nach und geht ihr unablässig nach. Seht wieder und im Grase streift. Am Boden suchet ihr die Spur und geht ihr unablässig nach und geht ihr unablässig nach. Ist aber Reis begehrt in Fahrt, ist aber Reis begehrt in Fahrt. Ihr horcht auf Ruf und Stimme nicht mehr. Ihr horcht auf Ruf und Stimme nicht mehr. Ihr eilet zu waschen. Das schlagt sein Lauf. Nun steht ihr unbewegt wie Stein. Dem nahen Feinde zu entgehen, erhielt das Scheuervogel sich. Doch rettet ihn nicht schnell auf Flut. Es blitzt, es knallt, ihn erreicht das Blei und wirft ihn tot. Aus der Luft herab. Den nahen Feinde zu entgehen, erhielt das Scheuervogel sich. Doch rettet ihn nicht schnell auf Flut. Er reichet das Blei und wirft ihn tot. Und wirft ihn tot. Aus der Luft herab. Und wirft ihn tot. Aus der Luft.